Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Bei der Ö1 Hörspielgala im Februar wurde sie als Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet, Sylvie Rohrer. Seit 20 Jahren gehört die aus Bern stammende Schweizerin zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. In unserem heutigen Hörspiel hat sie die Hauptrolle. Wir bringen Medea in der Fassung von Euripides. Ein Stück, das vor 2400 Jahren geschrieben wurde und das zu den großen klassischen Texten der europäischen Literatur zählt. Medea ist die zauberkundige Tochter eines Königs aus Kolchis an der Ostküste des Schwarzen Meers. Aus Liebe zum Griechen Jason wird sie zur Verräterin an der Heimat und an ihrer Familie. Sie flieht mit Jason nach Griechenland, nach Korinth, und gründet mit ihm eine Familie. Doch in Griechenland bleibt sie, so sehr sie sich auch bemüht, eine Fremde. Als ihr Ehemann sie verlässt, rächt sie sich grausam. Burgtheaterstar Sylvie Rohrer hat Medea bereits auf der Bühne verkörpert. Die Rolle im Hörspiel ermöglichte ihr eine neue, intimere Form der Darstellung Medeas. Im Theater sieht man ja dann, jemand verhält sich so oder macht in der Situation das. Das heißt, da waren ganz viele Sachen überhaupt nicht ausgesprochen. Und zu merken, dass sich das absolut deckte, also dass ich eigentlich genau wusste, was die Frau tut und jetzt aber auf einmal wirklich wie so ein innerer Monolog die Gedankengänge dazu sprechen kann, die dazu führen, dass sie es dann wirklich tut. Und zwar nicht nur eben aus ihrer Raserei oder ihrem Wüten, sondern durchaus durchdacht und überlegt. Das war eine sehr spannende Erfahrung. Die Gedankengänge sprechen zu können. In der rein akustischen Inszenierung konnte deshalb die Figur der betrogenen Kindesmörderin Medea zurückgenommen dargestellt werden. Sylvie Rohrer. Das Schreien und das außer sich geraten ist, liegt vor dem Beginn des Hörspiels sozusagen. Und der größte Unterschied ist natürlich, dass das Mikrofon fast wie eine Lupe, wie ein Brennglas auf die Stimme geht und man kann in einer ganz anderen Art und Weise sehr nahe kommen. Der mit klassischen Stücken bestens vertraute Hörspielautor Helmut Peschiner hat die 2400 Jahre alte Tragödie von Euripides fürs Hörspiel bearbeitet. Regisseurin Alice Elstner hat die Neufassung in Starbesetzung umgesetzt. Als Musik wurden für dieses Hörspiel Elemente einer Medea-Komposition von Clemens Gardenstätter verwendet. Musik, die ausschließlich mit Instrumenten aus Metall erzeugt wurde. Medea. Hörspiel nach Euripides. Bearbeitung Helmut Peschiner. Wäre nur nicht das Schiff Argo bis ans Schwarze Meer zum Kolcherland gekommen, um für König Pelias das goldene Vlies zu rauben. Dann hätte sich meine Herrin Medea nicht in Jason verliebt, hätte ihm bei diesem Raub nicht geholfen und wäre jetzt nicht hier im fremden Land der Griechen. Dann hätte sie die Töchter des König Pelias nicht mit Zaubermitteln angestiftet, deren Vater zu morden, um so Jason zu rächen, den Pelias um den Thron von Iolkos betrogen hatte. Dann würde sie jetzt nicht mit ihren Kindern und ihrem Mann in der fremden Stadt Korinth unter Fremden leben müssen. Obendrein ist es nun aus mit der großen Leidenschaft und Liebe zu Jason. Jason betrügt Medea mit Kreusa, der Tochter Kreons, König von diesem Land. Jason will Hochzeit feiern mit ihr.